Lektion 12 A1b. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute Frau Dr. Youssefi zu Gast, mit der wir über den Alltag und die Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und Pflegepersonal auf der Intensivstation sprechen möchten. Guten Tag, Frau Dr. Youssefi. Guten Tag, Herr Allmaier. Frau Dr. Youssefi, was unterscheidet denn eine Intensivstation von einer Normalstation? Nun, zunächst einmal muss gesagt werden, dass es die wesentliche Aufgabe einer Intensivstation oder einer Intermediate Care Station ist, die vitale Stabilität eines Patienten wiederherzustellen. Was sind denn das für Patienten, die auf diesen Stationen behandelt werden? Oft wird zwischen Beatmungspatienten, Intensivtherapie und Überwachungspatienten differenziert. Dabei ist diese Unterscheidung meist willkürlich, da die Übergänge häufig fließend sind. Sobald Patienten, die auf ITS-Stationen liegen, wieder stabilisiert sind, werden diese wieder auf sogenannte Normalstationen, wie die innere, neurologische oder chirurgische, verlegt. Demnach ist die durchschnittliche Verweildauer auf diesen Stationen mit 1,8 Tagen im Schnitt relativ kurz.